Abschnitt 21 von Der feurige Busch von Paul Zech, aufgenommen für LibriVox.org. Diese Aufnahme ist in der Public Domain. Der Greis in der Landschaft. Nun bin ich auf das Gnadenbrot gesetzt, und nie mehr werden mir die weißen Säle im Donner der Maschinen aufgehen, die zuletzt ich kaum noch spürte, mit dem Herzen voller Fehler. Denn 35 Jahre lang Fabrik war eine Folter, die mir nichts ersparte, die noch dem Sonntag die verliehene Musik stahl, dass im Tanz ich Diener nicht entachte. Denn jedem Schorn wuchs eine Kirche auf zugleich, auf Straßen wurde für das falsche Heil geworben, es kamen Frauen lockend für das Reich, doch solchen Freuden war ich abgestorben. Ein Fetzen grün, die Augen voller Blau, wie selten kam das, aber ungeheuer herein in das zersägende Getöse grau, wenn mein Gefühl schon schrumpfte vor dem Feuer. Nun ist es nicht mehr Zufall, seltenes Bild, vor meinem Blick entfalten sich die Dinge, Bach, Hügel, Wälder, blumiges Gefild, als ob die Welt erst an zu leben finge. Jetzt bin ich stark, zu halten, was beschert, mir wird von reinen zärtlicheren Händen. Jetzt habe ich Zeit und baue meinen Herd, umblümt von diesen mauerlosen Wänden. Sieh, wie sich alles mir verzweigt und schenkt, der Brunnen und die weißen Steinfiguren. Sieh, wie der Himmel sich noch tiefer senkt, auf Flächen, die mich kaum im Traum erfuhren. Dass diese strotzende Allee da wirklich ist, und diese Eichenreihe nicht Kulisse, es haucht der Wind, verwunderter du bist, es strömt der Fluss, verwiesener, nun wisse. In deinem Aug die Lust erhebt sich schon, Gewalten dieser Erde zu umfassen, und auf den Lippen bleibt dir nur der eine Ton, zu lieben, statt zu hassen. O Himmel, ungeheuer, wolkenlos, o Wälderhaftes in die Ferne traben, ich atme Gott, es ist ein schönes Los, für dieses Land gelitten noch zu haben. Ende von Der Greis in der Landschaft, aufgenommen von Margot.